1948 hatte die KPD einen eigenen Sender, den Deutschen Volkssender, der sich als Fortsetzung des Freiheitssenders aus dem Spanienkrieg gab. Er hatte als Unterabteilung den Sender SA-Mann Hans Weber, den Frauensender, den Jugendsender Sturmadler und den Soldatensender Die Heimat ruft. Und seit dem 20. Juli 1943 gab es außerdem noch den Sender des Nationalkomitees Freies Deutschland, der natürlich auch über die Sowjetunion hinaus zu empfangen und für die Bewegung Freies Deutschland im Westen wichtig war. Deutsche Kommunisten und antifaschistische Kriegsgefangene arbeiteten hier zusammen. Chefredakteur war Anton Ackermann, Redakteur unter anderem Fritz Erpenbeck, Sprecher Wolfgang Leonhard. Hier zwei Ausschnitte. Zunächst ein Aufruf des in Stalingrad in Kriegsgefangenschaft gegangenen Generalfeldmarschalls Friedrich Paulus.